Bald darauf hilft der König seinen habsburgischen Verbündeten in der Schweiz, ihre alte Stellung gegen das 1351 abgefallene Zürich, wie auch gegen Luzern, Zug und Glarus wieder zu erringen. Aber der feste Zusammenhalt der Eidgenossenschaft macht einen Erfolg schwer, zumal die Habsburger durch mancherlei Zwischenfälle von einem vollen Einsatz ihrer Kräfte abgehalten sind. Schließlich müssen 1355 im Frieden von Regensburg die Städte Zug, Glarus und Luzern in den Machtbereich der Habsburger zurückkehren. Die Züricher aber gehören weiter, wenn auch in freierer Stellung, dem Bund der Eidgenossen an. Der Feldzug Karls gegen die Eidgenossen wird durch seinen ersten Römerzug unterbrochen. Er geht nicht mit Heeresmacht wie sein Großvater Heinrich der VII. Über die Alpen. Karl ist kein Romantiker wie der erste Luxemburger. Das hat er eben noch in der Art bewiesen, wie er Cola de Rienzo behandelte. Dieser, ein Wirtssohn, hatte durch einige Zeit hindurch in Rom als Volkstribun eine theatralische republikanische Herrschaft aufgerichtet und die Vertreter des Papstes verjagt. Schließlich aber selber zum Bedrücker geworden und von den unbeständigen Römern verjagt, war er zu Karl nach Prag geflüchtet, um ihn zum Römerzug aufzufordern und mahnende Schreiben des großen Dichters Francesco Petrarca zu überbringen. Aber der Luxemburger bewundert nur rein technisch die Beredsamkeit des Römers, lässt sich durch sein Flehen nicht rühren, ja, nimmt ihn schließlich als Rebellen gegen den Papst und überspannten Schwärmer auf der Burg Rautnitz gefangen. Als Rienzo mit der Offenbarung herausrückt, er sei der uneheliche Sohn Kaiser Heinrichs, weist ihn Karl IV. Mit grausamer Überlegenheit ab. Schließlich liefert er ihn der Kurie aus, die sich seiner zur Wiederherstellung ihrer Macht im Kirchenstaate bedienen will. Dort hat ihn das römische Volk dann als einen Verräter totgeschlagen. Was soll man nach dieser Vorgeschichte von dem kommenden Römerzug erwarten? Der Luxemburger tritt auf als überaus geschickter Politiker, als guter Geschäftsmann, der keine Lorbeeren erstreiten, keine Herrschaftsrechte erzwingen will, sondern die noch bestehenden in klingende Münze umwandeln möchte. Ein Meister der Unterhandlung hat er dabei in die verhandlungsgeschulten italienischen Städte hineingelegt und ohne Schwertstreich gewaltige Summen nach Haus gebracht. Von den Florentinern kassierte er dafür, dass er die Stadt nicht betreten hat, als Abschlagssumme für nicht entrichtete Steuern den erklecklichen Betrag von 100.000 Goldgulden ein. Bezeichnenderweise haben ihm die ghibellinischen Pisaner bei seiner Nächtigung, wenig begeistert über einen solchen Römerzug, den roten Hahn auf den Palast gesetzt. In Mailand empfängt Karl die eiserne Krone und erhebt, gegen entsprechende Gebühren, die Visconti zu Reichsvikaren. Bei der Verhandlung mit den italienischen Städten, die oft ganze Nächte dauern, trägt der König immer sein mildes Lächeln zur Schau, wie er auf der Trifoliumsgalerie des Prager Doms und auf dem Wandgemälde auf der Burg Karlstein mit seiner dritten Gemahlin Anna von Jauer erscheint. Er kann auch nach all diesem milden Lächeln mit guten Ergebnissen von den Verhandlungen weggehen, der Meisterdiplomat, dem Verhandeln zum Lebenselixier geworden ist, ebenso wie das Verwalten und Mehren seiner Macht. Am Ostersonntag 1355 empfängt er in Rom programmmäßig die Kaiserkrone. Um programmmäßig und vertragsgetreu die Stadt nach dem Krönungsmahle und vor der Dämmerung zu verlassen. Dafür findet selbst Petrarca, der Freund des Kaisers, Worte der herbsten Verurteilung. Aber Karl geht unbekümmert rasch nach Deutschland zurück, befriedigt über das Erreichte mit wohlgefüllten Kassen, nur bedrückt durch das Wissen, dass sich ein solcher Fischzug bloß einmal in heiliger Zeit machen lässt. In Rom noch hat Karl seinem Erblande Böhmen besondere Rechte verliehen, die jetzt in dem umfangreichsten Reichsgesetz der älteren deutschen Geschichte auch allen anderen Kurländern zugestanden werden. Auf den Reichstagen von Nürnberg und Metz 1356 wird die bedeutungsvolle Bulle verkündigt und erwächst zu Gesetzeskraft. Nach ihrem Goldsiegel, die Goldene Bulle genannt, enthält sie 30 Gesetzesartikel, die Bestimmungen über die Königswahl, Krönung und Stellvertretung des Königs in der Zeit der Vakanz, Zahl und Reihenfolge, Rechte und Aufgaben der Kurfürsten und Maßnahmen zur Sicherung des Landfriedens. Wahl in Frankfurt und Krönung in Aachen sind nun Reichsgesetz. Gewählt wird mit Stimmenmehrheit und diese Wahl gilt als einmütig vollzogen. Der erste unter den Kurfürsten ist der König von Böhmen wegen seiner königlichen Würde, die übrigen Kurfürsten sind der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen-Wittenberg, der Markgraf von Brandenburg und die drei rheinischen Erzbischöfe. Der Bayer und der Herzog von Sachsen-Lauenburg sind damit für alle Zeiten aus dem Kurfürstenkollegium gedrängt. Die Kurfürsten verkörpern von da ab gemeinsam mit dem Kaiser die Majestät des Reiches. Wer sie ermorden will, soll als Majestätsverbrecher dem Schwerte verfallen. Ihre Länder dürfen nicht geteilt oder zergliedert werden. Dadurch wachsen sie in ihrer Bedeutung gegenüber den Territorien der anderen Fürsten, die gerade damals peinlich oft geteilt worden sind. In ihren Ländern erhalten die Kurfürsten alle Regalien, die gesamten Gold- und Silbergruben, die Zinn-, Kupfer-, Eisen-, Blei- und sonstigen Metallbergwerke sowie die Salzbergwerke. Sie dürfen Juden halten, dürfen Zölle erheben und in jedem Ort und Teil ihres Kurlandes Gold- und Silbermünzen prägen lassen. Im Gerichtswesen erhalten sie das berühmte Ius de non appellando, das heißt, dass keiner ihrer Untertanen das Recht hat, gegen Prozesse und Urteilssprüche der Kurfürsten an irgendeinem Gericht Berufung einzulegen. Ebenso wird ihnen das Ius de non evocando erteilt, wonach keiner ihrer Untertanen außerhalb des Gebietes der Kurfürsten vor ein anderes Gericht geladen werden darf. Damit ist das Königsgericht für weite Reichsteile völlig ausgeschaltet. Die Kurfürsten erhalten das Recht der Erbfolge der Erstgeburt. Alles in allem gewinnen sie eine Stellung, die für die übrigen Reichsfürsten eine Herabsetzung ihres Ranges bedeutet. Keiner von den alten Stammesländern hat sich zu behaupten vermocht.